Diese Urkunden sind, wie wir weiter hören, von den Kanzlisten auch ins Register eingetragen. Register ist eine in der betreffenden Kanzlei hergestellte Abschriftsammlung der von der Kanzlei ausgegebenen Urkunden. Nun erleben wir noch eine Überraschung. Auch in den Registern sind die Datierungen durchweg nachgetragen, und zwar in denselben zwei bzw. drei Phasen wie in den jeweils entsprechenden Originalen. Ich habe mehr als 100 Originale mit ihren Registereintragungen verglichen, schreibt Stamer, und bin überall zu dem gleichen Ergebnis gekommen, Seite 253. In diesen Registern sind nun aber auch noch unausgefüllte Lücken in der Datierung anzutreffen. So fehlt das eine Mal die Angabe des Ausstellungsortes, das andere Mal der Monat, wieder ein anderes Mal die Angabe von Monat und Tag, bisweilen endlich überhaupt die ganze Datierung. Solche Tatsachen erregen beim Laien ein Schütteln des Kopfes. Nur der Fachmann bleibt wie immer gefasst und erklärt uns die Entstehung einer solchen Urkunde etwa wie folgt. Nehmen wir an, über eine Angelegenheit sollte in der sizilischen Kanzlei eine Urkunde geschrieben werden. Der Kanzleibeamte setzt sich also hin und schreibt den Text der Urkunde fix und fertig. Ja, er ist bereits so weit gekommen, dass er auch von der Datierung das Jahr, die Indiktion und das Regierungsjahr niedergeschrieben hat. Da ergeht an ihn den Befehl, mit der Ausfüllung der übrigen Datumsangaben vorläufig zu warten. Vielleicht sollte die Urkunde erst nach einiger Zeit ausgehändigt werden, und da das dann möglicherweise an einem anderen Orte vor sich gehen konnte, ließ man für den Ort eine Lücke, wie auch für Monat und Tag. Endlich war der Tag erschienen, an dem der Kanzlist sich setzen konnte, um die Datierungszeile mit Ausstellungsort, Monat und Tag fertig zu schreiben. Den Ort hat er eben vermerkt, da es kommt wieder etwas dazwischen, wieder soll die Urkunde erst an einem späteren Termin fertiggestellt werden, weil, aber das mag der Kuckuck wissen. Noch immer bleibt die Datierung unvollständig, bis aber Gott sei Dank doch einmal die Stunde schlug, an dem der Schreiber auch Monat und Tag unter sein Diplom setzen konnte. Sehen Sie, lieber Herr Laie, so ganz allmählich und vorsichtig und bedachtsam entstanden die altehrwürdigen Urkunden. Zweitens. Nachdem wir uns von solcher Erklärung einigermaßen erholt haben, fahren wir fort. Angeregt durch den Befund in den sizilischen Urkunden kam Stamer auf den Gedanken, nun auch die übrige mittelalterliche Urkundenmasse daraufhin zu untersuchen, ob Nachtragung der Datierung beispielsweise auch in den Kaiser- und Papsturkunden feststellbar sei. In der Tat, so lautet das Ergebnis der Stamerschen Prüfung, können wir die Kaiserurkunden in Abbildungen aufschlagen, wo wir wollen. Überall, von der fränkischen Zeit bis hinab ins 15. Jahrhundert, zeigt sich, dass hinter Data das Monatsdatum und hinter Aktum die Ortsangabe nachträglich in das vollendete Original eingefügt ist. Oft genug auch die Worte Data und Aktum selbst, sowie die verschiedenen Zahlenangaben der Jahresmerkmale. Siehe Seite 259. Natürlich finden sich auch viele Datierungslücken, die nie ausgefüllt sind. Seite 260. Somit ergibt sich die Tatsache, dass in allen deutschen Kanzleien und in den verschiedensten Jahrhunderten Nachtragung der Datierung nicht etwa vereinzelt vorkommt, sondern dass man sie beinahe als Regel ansehen kann. Wie Pekehr das betreffs der Urkunden Heinrichs III. Festgestellt hat. Über die Frage der Datierungsnachtragung liegen zum Beispiel für die Kanzleien Heinrichs II. Und Konrads II. Folgende Angaben vor. Von 373 Urschriften aus der Zeit Heinrichs II. Ist das Tagesdatum in etwa 60, Ausstellungsort in etwa 12, Tag und Ort sowie die ganze Datierung in rund 50 Diplomen nachgetragen. Von 151 Urschriften aus der Zeit Konrads II. Ist der Tag etwa bei 25, der Ort bei 14, Tag und Ort bei etwa 30 Diplomen nachgetragen. Also unter Heinrich II. Ein gutes Drittel, bei Konrad II. Nahezu die Hälfte. Drittens. Bisher haben wir ein beinahe regelmäßiges Nachtragen von Datumsangaben in mittelalterlichen Urkunden feststellen müssen. Wie steht es in dieser Hinsicht mit den Namen? Wir erhalten darüber zum Beispiel folgende interessante Aufklärung betreffs der deutschen Königsurkunden des 10. und 11. Jahrhunderts. Wo eine vom Könige geschenkte Besitzung nach Gau und Grafschaft, die durch den Namen des Grafen bezeichnet wurde, bestimmt wird, ist sehr häufig für den Namen des Grafen ursprünglich eine Lücke gelassen, die erst nachträglich ausgefüllt wurde. In einer nicht ganz kleinen Anzahl von Urkunden ist dann aber die Ausfüllung der Lücke versehentlich vergessen worden und der Name des Grafen fehlt also in den dem Empfänger ausgehändigten Originalen. Überblicken wir noch einmal die interessanten Ergebnisse dieses Kapitels und entschließen wir uns, für einen kurzen Augenblick mit den Fachleuten anzunehmen, die behandelten Urkunden seien zweifellos echt. So bleibt für die auffällige Erscheinung der so überaus häufigen Nachtragung die Erklärung: In den mittelalterlichen Kanzleien ist man bei Niederschrift der Urkunden äußerst peinlich und genau zu Werke gegangen. Man wollte beileibe nichts Falsches hinschreiben. Aber unerklärlich ist, wie man dann doch so schlampig sein konnte, Diplome aus der Hand zu geben, in denen man versehentlich Lücken für wichtige Angaben wie Daten und Namen unausgefüllt ließ. Einfach unverständlich dann auch, wie die Empfänger solche Fragmente unbeanstandet annahmen. Und endlich vergleiche man auch, zum Beispiel bei Heinrich II. Und Heinrich III. Im ersten Heft, was für ein Blödsinn trotz aller Sorgfalt und Mühe bei der Datierung herausgekommen ist. Halten wir die Urkunden für echt, so müssen wir über die Schwachsinnigkeit mittelalterlicher gebildeter Menschen einfach verzweifeln. Uns bietet die Erscheinung der vielen Nachtragungen und Lücken eine neue Beweisstütze dafür, dass wir es bei allen diesen Urkunden mit gefälschten Machwerken zu tun haben. Aber praktische Fälschungen aus verschiedenen Jahrhunderten können diese Falsifikate nicht sein, sondern alle mittelalterlichen Urkunden mit den bisher geschilderten Absonderlichkeiten, Fehler in der Datierung, sogenannte uneinheitliche Datierung, Neu- und Doppelausfertigung, Lücken und Nachtragungen von Daten und Namen, müssen Resultate einer spätmittelalterlichen gelehrten universalen Fälschungsaktion sein. Das zu bekräftigen wird die Aufgabe des folgenden Kapitels sein.